Top 5. Wir mussten uns ja schon ein wenig die Augen reiben in der Redaktion, denn zum ersten Mal seit mehreren Wochen ist keine französische Komödie unter den einspielstärksten Filmen in den deutschen Programmkinos. Hartwig Tegeler hat sich die Top 5 der deutschen Arthouse-Kinos angesehen und war auch sehr zufrieden. Ich habe keinen Schimmer, was gut in London bedeutet, aber wenn Lou bei einem Testscreening dreimal gut sagt, bedeutet das, lass die Hosen runter, beiß die Zähne zusammen, denn jetzt tut's weh. Die Preview war eine Katastrophe. Nehmen wir mal die Katastrophe inklusive des entsprechenden Geräuschs. Nehmen wir es doch mal als Leitfaden für die heutigen Charts, zumal Abrissbirne auch Demolition Pier heißt. Platz 5. Demolition. Lieben und Leben von Jean-Marc Vallée. Kurzum, wenn es um das Auseinanderdriften des eigenen Lebens geht und das Schicksal quasi als eine Art Abrissbirne alles auseinanderknallt, wie bei Davis in Vallées Film, Davis, den die Wut über den Verlust seiner Frau dazu treibt, alles, was er hat, zu zertrümmern. Also, abgesehen von den Geräten, träumt jeder davon, in so einem Haus zu leben. Ich hasse das Haus. Lauter Hochglanzkrempel. In Demolition wird deutlich, dass Jake Gyllenhaal quasi in die Fußstapfen von Michael Douglas getreten ist. Der spielte in den 1990er Jahren beispielsweise in Falling Down von Joel Schumacher den Prototyp des persönlich wie gesellschaftlich verunsicherten Mannes. Ob in Enemy, in Nightcrawler, um nur zwei Beispiele zu nennen, stellte Jake Gyllenhaal in den letzten Jahren solch einen Mann in zeitgemäßer Gestalt dar. Einer, den die gesellschaftliche Entwicklung, wir sind wieder beim Bild der Abrissbirne, hinwegzufegen droht. Demolition ist Hollywood-Kino, das etwas über unsere Zeit erzählt, über die Verunsicherungen. Er will ein Baby, klar. Platz 4. Sieben Göttinnen von Pan Nalin. Und sie will ein Enkelkind, so sehnsüchtig. Das liegt immer nur an mir. Sie schleppen mich von Arzt zu Arzt. Keiner kommt darauf, dass er schuld sein kann. Warum auch? Es kann ja nur die Frau schuld sein, auf keinen Fall der Mann. Frauenschicksal in Indien, zwischen Tradition, Moderne und Gewalt. In Sieben Göttinnen passiert während der vergnüglichen Vorbereitungen zu einer Hochzeit eine Vergewaltigung. Pan Nalin thematisiert die gesellschaftliche Situation der Frauen in Indien. Erniedrigung, Missbrauch, Mord. Doch dieses Filmpamphlet legitimiert am Ende Selbstjustiz. Nein, vielen Dank. Platz 3. Tomorrow. Die Welt ist voller Lösungen. Von Cyril Dion und Melanie Laurent. Mit dem letzten Satz in Tomorrow bringt Melanie Laurent den Ton dieses Dokumentarfilms auf den Punkt. Of course we can't promise our children that the world will completely change overnight. But we can promise them that there are solutions. Natürlich können wir unseren Kindern nicht versprechen, dass die Welt sich in einer Nacht ändert. Aber wir können versprechen, dass es Lösungen gibt, sagt Laurent. Diese praktischen Lösungen, im Kleinen wie im Großen, von der lokalen Nahrungsmittelproduktion, den Stadtfarmern in Detroit, bis nach Kopenhagen, das bis 2025 CO2-neutral sein will, führt die Doku Tomorrow. Getrieben von dem Wunsch, sich von der Düsternis der Prognosen, Klimawandel etc. nicht ersticken zu lassen. Ungewöhnlich in unserer Kinolandschaft, wo die Weltuntergangsfantasien in der Regel mehr Kasse machen. Platz 2. Kill Billy von Gunnar Wiggene. Das ist doch der reinste Beschiss. Inbusschlüssel und billige Plastikstühle. Schrott. Aber das verkauft sich leider gut, Lunde. Harold, norwegischer Möbelunternehmer, noch einer, dessen Leben auseinanderbricht. Harold steht vor dem Ruin, als nebenan eine IKEA-Filiale aufmachen soll. In seiner Verzweiflung entführt er nach gescheitertem Selbstmord den IKEA-Gründer. Damit wird Harold zu einer Art komödiantischen Bruder von Davis aus Demolition, der von Platz 5. Ein paar Klischees weniger hätten Kill Billy allerdings gut getan. Platz 1. Vor der Morgenröte. Stefan Zweig in Amerika von Maria Schrader. Maria Schrader verweigert alle Klischees und Standards eines Biopics. In ihrem Film erzählt sie in 5 Kapiteln, hart aneinandergeschnitten, vom österreichisch-jüdischen Schriftsteller Stefan Zweig in seiner Zeit im Exil in Argentinien, den USA und Brasilien. Dabei geht es um eine geistige Haltung. Wie kann ein Pazifist, fragt sich Maria Schrader, mit Stefan Zweig, der sich und seine Familie vor den Nazis in Sicherheit bringen konnte, wie kann er eine moralische und politische Position einnehmen? Jede Widerstandsgeste, die kein Risiko in sich birgt und keine Wirkung hat, ist nichts als geltungssüchtig. In der Konzentration auf dieses Thema, das Stefan Zweig zerrissen hat, und einem wunderbaren Josef Hader, der Zweig spielt, gelingt Maria Schrader wie hinter dem Rücken ihrer kühlen Konstruktion, ihr gelingt die Annäherung an einen Menschen, tief berührend. 1942 geht Stefan Zweig zusammen mit seiner kranken Frau in den Freitod. Und damit geht Vollbild, das Filmmagazin im Deutschlandradio Kultur, zu Ende. Interviews und unsere Gespräche finden Sie im Netz unter deutschlandradiokultur.de. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.